Guten Morgen, Herr Kemmer. Vielen Dank, dass Sie uns dieses Interview geben wollen. Guten Morgen. Kein Problem. Für das Schülerradio mache ich das gerne. Herr Kemmer, Sie können sich doch sicher erinnern, dass Sie uns im letzten Jahr versprochen haben, dass unsere Schule bald eine neue Cafeteria bekommt. Können Sie uns dazu vielleicht etwas Neues sagen? Ja, was soll ich sagen? Das ist natürlich ein wichtiges Thema für euch. Aber bitte, ich habe letztes Jahr gar nichts versprochen. Ich habe den Eltern nur gesagt, dass ich mich dafür einsetzen werde, dass die Cafeteria so bald wie möglich renoviert wird. Und das habe ich getan. Können Sie das den Schülern bitte etwas genauer erklären? Also ich habe sofort mit der Stadtverwaltung gesprochen, gleich am nächsten Tag. Also einen Tag nach der Elternversammlung. Prima. Aber was haben die Leute von der Stadtverwaltung gesagt? Was in solchen Fällen immer gesagt wird, dass kein Geld da ist. Aber das ist normal, denn alle Schulen haben irgendwelche Pläne und wollen Geld. Da sind die Verantwortlichen natürlich sehr vorsichtig. Auch wenn das Geld vorhanden ist, müssen sie aufpassen, dass es sinnvoll ausgegeben wird. Das Wichtigste wird natürlich zuerst erledigt. Und für die Stadtverwaltung ist die Cafeteria natürlich nicht so wichtig, nicht wahr? Naja, nicht ganz. Ich habe erst vor kurzem noch einmal mit den Leuten gesprochen. Vielleicht klappt es ja doch noch. Wissen Sie schon wann? Noch in diesem Jahr? Da bin ich nicht sicher. Eher später. Vielleicht nächstes Jahr. Also, genau weiß ich es leider nicht. Schade. Ich glaube, dass Sie uns wahrscheinlich besser verstehen würden, wenn Sie selbst jeden Tag dort essen müssten. Meinen Sie nicht auch? Schon möglich. Aber die nächste Elternversammlung ist Ende dieses Monats. Da werde ich den Eltern noch einmal alles erklären. Auch die Geschichte mit der Cafeteria. Habt ihr noch mehr Fragen? Ja, sicher. Wir wüssten gerne, warum bei uns seit einem halben Jahr der Chemieunterricht in einigen Klassen ausfällt. Nun, eine Kollegin ist schwer erkrankt. Das ist euch doch bekannt. Ja, schon. Aber warum gibt es denn noch immer keinen Ersatz? Wir versuchen ja seit Monaten, jemanden zu finden. Wir haben schon alles Mögliche gemacht, aber bis jetzt haben wir leider niemanden gefunden. Und warum ist es so schwer, einen Aushilfelehrer zu finden? Es geht natürlich ums Geld, wie immer in solchen Situationen. So ein Aushilfslehrer wird nicht besonders gut bezahlt, leider. Da können wir auch nichts machen. Aber es geht doch um unsere Ausbildung. Sicher. Aber bei Lehrern, die eine Klasse nur für kurze Zeit übernehmen, dürfen wir nicht viel bezahlen. Das hat die Stadtverwaltung klar geregelt. Schade. Dann bleibt also alles, wie es ist. Trotzdem, vielen Dank für das Gespräch.